Deutschlandfunk, Studiozeit. Am 26. Februar 2001 erlitt der bekannte Hörspielautor und Maler Fritz Mikesch einen Schlaganfall. Der eigene Körper verweigert seinen Dienst. Mikesch wird zum Pflegefall. Er tritt seinem Schicksal schreibend entgegen. Er selbst ist das Subjekt seiner Beobachtung. 1996 hat er seinen letzten Berg bestiegen, den Oros Pramnos auf der griechischen Insel Ikaria. Bestieg nicht nur den Berg, sondern auch die Steinsäule auf dem Gipfel. Den Rest des Jahres verbringt er als Zielgebiet zweier Bandscheibenvorfälle hauptsächlich in der Bettnische einer Mansardenwohnung in Steglitz, wo ihn schon 1995 ein leichter Herzinfarkt erschreckt hatte, den er für Brustschmerzen hielt. Weil sich das Herz nicht unter dem Brustbein befindet, wo der Infarkt seine Ankunft signalisiert. Mit dem Verschleiß des Körpers und verminderter Lebensqualität beginnt ein gewisser Überdruss am Dasein. Depressionsbedingt verschiebt sich das Denken in Richtung enttäuschender Klarsicht. Das latente Gefühl, nicht sterblich zu sein, weicht dem resignierenden Rückzug nach innen. Vorbei die Möglichkeit, aus dem Stand loszurennen, schwere Lasten zu heben und weite Sprünge zu riskieren. Der Rest gleicht einer Reihe von bremsenden Diagnosen und mündet in trotzigen Widerstand. Ruckartig wird das Weintrinken beendet, die Lust an der Zigarette will nicht aufhören. In den Arterien sammelt sich Kalk und das Tempo beim Gehen nimmt ab. Im 60. Lebensjahr gelingt der Beweis, dass er noch auf Bäume klettern kann, und Geschmeidigkeit erntet ihren letzten Beifall. Nach der Jahrtausendwende nimmt das leibliche Präsenzgefühl endgültig Abschied und weicht einem Zustand diffuser Bedrohung. Was die Sonne beleuchtet, sieht er magentarot, die Schatten neongrün. Gefährtin, Sohn und Freundeskreis sind besorgt. Ein Besuch beim Augenarzt attestiert nichts Verdächtiges. An einem Sommernachmittag im Jahr 2000 zerfällt ihm das räumliche Sehen in getrennte Elemente, pro Auge zugleich je ein flaches Motiv. Neurologisch als alarmierender Doppelbildeffekt eingestuft. Das übersteht er, weiß nicht wie und vergisst es. 4 Jahre danach wird es ihm wieder einfallen. Zu spät. Was ist los an diesem Tag im Februar 2001? Der 26. des Monats. Draußen alles grau. Beginnt mit Fremdgefühl im linken Arm. Das ist mir schon vertraut seit Wochen. Heute aber stärker als zuvor. Der Arm hat kein Gewicht und keine Masse. Fühlt sich an wie hohl, mit Luft gefüllt. Ich schaue in den Spiegel. Werde ängstlich, nicht geheuer. Dieser Arm tut, was er will. Steigt hoch, bewegt sich abwärts ohne Grund. Ich habe ihm das nicht befohlen. Pflegefall. Warten auf den richtigen Traum und permanenter Umzug. Ein autobiografischer Report des Patienten. Feature von Fritz Mikesch. Der Mann reißt sich zusammen. Geht zur Bank, hebt Geld ab, um eine kleine Schuld zu begleichen, besucht Lebensgefährtin und Sohn, lässt das Auto stehen und wird die U-Bahn nehmen, um einen befreundeten Arzt um Rat zu bitten. In seinen Augen geistern gezackte Sehstörungen in allen Farben des Regenbogens. Noch ahnt er nicht, dass er im Begriff ist, als Protagonist seiner radikalen Fallgeschichte zu agieren, die ihn losgehen lässt ins Unvermeidliche. Die Gegenwart. Viel Zeit vergangen. Auf der Gegenwart, all around the Watchtower, auf den ich wartend verbannt bin. Diesen Wachturm, ich. Während die Welt beinahe unerreichbar gegen die annähernd unbeweglichen Mauern der eigenen Physis brandet, in meinem Hier und Jetzt, 5 Jahre später. There must be some way out of here, said the Joker to the thief, schrieb einst Bob Dylan. Da muss es doch irgendwo rausgehen, sagt unbelehrbar immer noch der ewige innere Narr zum Dieb namens Zeit im Gemüt. Und ich bin froh, dass ich Jimi Hendrix erleben durfte, als ich noch fähig war, vor Begeisterung auf die Sitzfläche meines Stuhls, oder sagt man Sessel, zu springen. Im Sportpalast, vor dem Abriss. Eindeutig vorbei, diese Gelegenheit. Und leider tot, dieser Meister der flammenden E-Gitarre. Rechtzeitig gestorben an rasender Selbstverbrennung. wie es einem mitreißenden Helden der Jugend wohl ansteht, die auch schon vergangen ist. Wie meine eigene. Trotz LSD und reichlicher Erfahrung, auch Experience genannt, seit den 70er Jahren unterwegs auf unterschiedlichen Pfaden der Suche nach dem wahren Wesen, dem einen Geist, der alles durchdringt, oder zumindest nach spiritueller Klarsicht im Sinne der Antwort auf die Frage, was ist das? Oder auch, wer bin ich? Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. 5 Jahre nach dem 26. Februar 2001, der März 2006 hat frostig begonnen. Die Antwort auf wichtige Fragen beschränkt sich gegenwärtig auf Fakten und praktiziert gebotene Zurückhaltung. Entsprechend tönt aus dem Mund des Patienten, was eindeutig der Fall ist. Der Zustand heißt Behinderung. Mich hat der Schlag getroffen. Wie das war, hat sich mir eingebrannt. Das Hirn hat etwas abbekommen und die rechte Hälfte ist betroffen. Meine linke Körperseite ist zum Teil gelähmt und demonstriert die Wirkung. Nichts ist seitdem, wie es war. Was notgedrungen unaufhörlich wächst in meiner zornigen Person, ist die Geduld. Ich fühle mich identisch mit dem Patienten, der ich bin, als Pflegefall. An diesem Status wird gemessen, was noch möglich scheint. Es gleicht dem Hin und Her des Panthers, immer an den Gitterstäben her und hin auf kleinstem Raum. Pathetisch. Ja, ihm geht es aber schlechter im Gedicht von Rilke, denn er ist gesund. Was ich von mir nicht sagen kann. Gibt es auch Trost in dieser immer noch erträglichen Gefangenschaft? Gewiss. Es könnte schlimmer sein. Ich kann noch sprechen. An das unvermeidliche Gehumpel habe ich mich fast gewöhnt. Nur meine linke Hand kann nichts, beschert mir Fremdgefühl. Das kann sie noch. Der Patient ist 67, in Tirol geboren, 1939 in der Hauptstadt Innsbruck, war als Kind zwar ängstlich, aber selten feige. Bis zum ersten Bombenangriff auf die Heimatstadt hält er die Welt für blauen Himmel über leuchtendem Gebirge. Nach der ersten Nacht im Luftschutzkeller schwindet das Vertrauen. Und was herrlich schien, wird nun bedrohlich. Nicht nach oben schauen. Mutter tröstet, Vater ist nicht da. Muss löschen und riecht hinterher verbrannt. Alles geht kaputt. Und durch die schöne Wohnung ohne Fensterglas pfeift jetzt der Sturm. Es zieht. Der Patient ist 4 und flüchtet mit der Mutter in das Oberinntal. Inzing heißt das Dorf. Der Knabe hat Gepäck, sein Bombentrauma. Und 2 Wochen später fehlt in Innsbruck nun das halbe Haus. Der damals kleine Patient erkennt, das Leben ist gefährlich. Und die Angst steht Tag und Nacht bei Fuß, beinahe wie ein treuer Hund. Das knurrt vernehmlich und wird täglich größer. Zeichenstifte und Papier, das hilft. Zuletzt wird auch das Dorf beschossen. Panzer schießen auf den Rest der deutschen Wehrmacht in den Wäldern und sie treffen Häuser. Diesmal bellt die Angst in einem Schweinestall. Er dient als Bunker. Treffer gegenüber. Jetzt ist auch der Rest der Dinge, die gerettet wurden, ganz zerstört. Nur Fetzen bleiben und der Krieg ist aus. Verzagter Start ins Leben ohne heulende Sirenen. Aus seiner Angst macht er den Mut, in sie hineinzugehen. Das übt er jetzt von Kindesbeinen an, wie auch an diesem Tag im Februar 2001, der so beängstigend begonnen hat. Der Arzt, dem er die seltsamen Symptome schildert, fürchtet, dieser Patient sei im Begriff, psychotisch durchzudrehen und beschwört ihn, nicht so ausgefeilt zu reden über seinen leichten Arm und dessen unverständliches Benehmen. Der Mediziner meint es gut. Der Patient verlässt die Praxis, treibt sich in der Stadt herum, schaut gegen Mittag noch ein zweites Mal bei Frau und Kind vorbei, berichtet, was es zu berichten gibt. Sein kleiner Sohn beschwört ihn, sich doch hinzulegen. Papa, leg dich bitte hin. Er geht nach Hause, denn er wohnt zwei Straßen weiter, damals noch allein. Betritt die Wohnung, lässt von innen seinen Wohnungsschlüssel stecken und begibt sich an den Schreibtisch. Nur ein Zoll weiter, alles dunkel, heißt es in Japan. Das betrifft die allernächste Zukunft. Ich pflichte bei. Der Augenblick wird ausgespart. Denn das häufig beschworene Jetzt kann als aufblitzende Kürze auch im eindeutig beschworenen Hier nicht lokalisiert werden. Allein das Wort bedarf der Dauer, um gesprochen oder gedacht zu werden. Kommt aus allernächster Zukunft und entführt die Bedeutung dessen, worauf es gezielt ist, indem es die Summe des Vergangenen ergänzt. Insbesondere hier, wo ich mich Jahre später an den Moment erinnere, der den Anblick meines Drehstuhls heraufbeschwört, den ich zu sehen glaube, wie damals im Februar, und an dem mir auch in der Erinnerung nichts auffällt, bevor ich mich hinsetze. Abgesehen von dem eigenartig fühlbaren Schwung, den ich irgendwo wahrnehme und der nichts Optisches hat, so fängt es an. Fing, muss es heißen. Aber irgendwie scheint das Erinnern eine Art von Unvergänglichkeit des betreffenden Moments in pure Gegenwart zu verwandeln, zeitlos, als habe sich der einleitende Impuls ins panische Gedächtnis tätowiert. Wie von einem unsichtbaren Blitzschlag getroffen, wird der Mann mit Getöse vom Drehstuhl gerissen, der mit einem krachenden Donnerschlag umstürzt in der monströsen Schrecksekunde und zu Boden geschleudert. Nein, wuchtig auf die Auslegware geschmettert. Die mir in Zeitlupe noch heute taubenblau und leicht verschmutzt entgegenfährt. Beim Aufprall einen ersten Hieb versetzt, dem viele folgen werden, weil ich wieder und wieder hinstürze. Vergeblich probiere, mich aufzurichten, wieder und wieder auf das Gesicht falle, mich weder halten noch schützen kann. Nicht weiß, warum. Während ich als jähzorniger Mensch mit aller verbleibenden Kraft versuche, dieser Verprügelung durch mich selbst zu entgehen und inmitten der wutstiftenden Ohnmacht meiner geschlagenen Physis eine Ursache zu finden. Vergeblich. Nichts, was ich benennen ließe. Ich weiß im überlieferten Sinn des Wortes nicht, wie oder was mir geschieht. Fluchend schinde ich mich über den Boden. Arme und Beine versagen den Dienst. Jedes Mal, wenn ich hinknalle, halte ich inne. Warte auf gewohnte Energie. So geht es weiter. Wiederholt sich. Irgendwann sage ich Hilfe. Wer soll das hören? Ich habe noch nie um Hilfe schreien können. Das ist mir nicht möglich. Viele Unfälle hat er überstanden, viel von der Welt gesehen, ausgiebig gelebt, etwa 400 Bilder gemalt und sich mit dem Schmerz verbündet. Ein Leben lang haben ihn Schmerzen begleitet. Er mag sein, was er will, wehleidig ist er nicht. Vielleicht hat er sich zu sehr an das Aushalten gewöhnt. Eben saß er noch an seinem Arbeitstisch, der altgewordene Junge, jetzt später Vater mit Bombentrauma, saß an diesem langgestreckten Freund seiner Grübelei, über dem wörtererzeugenden Strom quellender Schwärme von Buchstaben aus der Dämmerzone wartender Gedanken, saß, sprach und schriftlos, dem trotzdem niedergeschlagener Verlassenheit auf dem Grund depressiver Verstimmung aufsitzend, ein Reiter ahnender Gefühle ohne Pferd und Hufschlag, trotzig der Leere fehlender Distanzen zugewandt, denn schon lange ist ihm der eigene Körper viel zu nahe und störend. Jetzt aber ohne Umschweife gepackt, von der Gravitation aus dem nichtigen Sattel gestürzt, verlassen vom aufdringlichen Leib, der so lange sein Freund war und nun am Ende scheint. Nichts geht mehr. Er kann weder kriechen noch aufstehen. Egal, wonach er greift, es entgleitet. Kein Ding erweist sich hilfreich. Nichts bietet Halt. Empfindlichste Kränkung ohne Zeugen. Der Hilferuf nicht hörbar, eher tief in sich hineingeknurrt. Nichts von allem, was ich Verstand oder Glaube im Laufe des Lebens zurechtlegt über Auflösung und Wandel, Tod und Sterben, ist anwesend. Da ist nur maßlose Schinderei, kreatürliches Ächzen, getretene Würde, geknickter Stolz, mit allem fertig zu werden. Triviales Elend, gelöschtes Zeitgefühl. Er nennt es einen unendlich beschissenen Mist. Niemand hört zu. Sich selbst hört er natürlich. Ist das jetzt immer noch jemand oder niemand? Wer soll das wissen? Jedenfalls nicht diese gewaltsam vom Spaten des göttlichen Landmanns zerteilte Schlange ich. Wie auf Geheiß eines unwiderstehlichen Richtspruchs kriechend im Staub, zischend vor Schwäche, bäumt es sich auf, das Ich, windet sich hilflos, erleidet im Sturz Schlag auf Schlag die Härte geliebter Dinge, die nicht ausweichen, weil da auf einmal nicht der leiseste Hauch geschmeidigen Reagierens auf Hindernisse verfügbar ist und dieser Körper alles verlernt hat oder verweigert, was der Mensch seinem gewöhnlichen Befinden jederzeit zutrauen würde. Wir springen in der Zeit und schildern immer noch den Tag im Februar 2001, zugleich den 8. März 2006, vor und zurück. Und frei von eisernen Gesetzen, die betreffen, was nicht möglich ist. Zum Beispiel kurze körperliche Reisen in die nähere Vergangenheit. Der Patient begreift, was einst geschah, wie seine Gegenwart. In seinem Kopf wohnt noch das Licht des Tages, der ihn aus gewohnter Lebenswelt und normaler Beweglichkeit hinausgeprügelt hat. Noch ahnt er nicht, was er von Neuem lernen muss. Inzwischen weiß er es. Das Gehen, Stehen, Liegen, Sitzen, Essen, Hemd anziehen und so weiter. Alles ohne linke Hand. Er liegt noch immer auf dem Boden. Seine rechte Halsschlagader ist verschlossen. Die rechte Hemisphäre seines Hirns wird nicht mit Blut versorgt. Ein Areal stirbt ab. Er weiß es nicht. Hat keine Ahnung. Weiß so gut wie nichts. Den Tod hat er sich sanfter vorgestellt. Denkt aber nicht daran. Will eigentlich nur weg aus dem Desaster. Stimmt, das hat sich nicht geändert. Und es hat gedauert, bis sich Worte fanden. Aber nach einiger Zeit war es, als bräuchte ich nur zu lesen im Bilderbuch des tief eingeschriebenen Schreckens. Manche, denen Ähnliches widerfuhr, blieben verschlossen. Einigen wurde die Erinnerung vollständig gelöscht. Anderen wurde die Sprache genommen. Ich hatte Glück und halte mich an meine Überzeugung, dass es wenig gibt, was ich nicht sagen ließe. Begreife mich als angeschossen, aber auch zugleich verschont. Dass ich während der Heimsuchung im geheimsten Winkel meines Bewusstseins etwas drehte, weiß ich noch. Es war ein Kreis von Silben. Das Mantra, um das ich viele Monate zuvor einen koreanischen Zen-Meister gebeten hatte. Es dreht sich heute wie damals und unaufhörlich, wie ein rettendes Lied in fremder Sprache. Ob es mir damals bewusst war, das kann ich nur vermuten im chaotischen Getöse vergangener Pein, die ich heranpfeife wie einen großäugigen stummen Hund, den ich vor Jahren in Lanzarote aus einem trockenen Schwimmbecken gerettet habe. So, wie ich das Unsagbare wörtlich zu retten versuche, aus dem Teich meiner seither etwas ausgedörrten Seele. Der Dobermann war nachts hineingestürzt, 4 Meter tief ins leere Becken. Er schien unverletzt. Ich nahm ihn auf den Arm und kletterte mit ihm die Leiter hoch. Er lief davon, und ohne sich noch einmal umzudrehen, war er weg. Heute müsste ich die Feuerwehr bemühen. Draußen singt eine frierende Amsel. Ich wünschte, die Folgen des Schlaganfalls würden sich stumm davonmachen wie der Dobermann und ohne ihren Biss zu hinterlassen, an dem ich, zugegeben, immer noch zu leiden habe. Nicht der Rede wert, wenn ich an Stephen Hawking denke oder das Locked-In-Syndrom. Er schweift gern ab ins Rühmliche. Auch nicht-lineare Geschichten sollten geradlinig erzählt werden. Mit Rücksicht auf den genialen Professor der ehrwürdigen Universität von Cambridge und dessen kurze Geschichte der Zeit, ist aber vielleicht begreiflich, dass sich der Patient, der sie gelesen hat, wiederholtes Zurücklaufen gestattet, weil er seither glaubt, wenigstens das Denken sei frei, sich in Sprüngen und Bögen zu bewegen, entlang rückwärts laufender Zeit, die allerdings in dieser Richtung, laut Hawking, nicht mit ihrem eigenen Beginn zusammenstoßen kann, ohne eine riesige Explosion auszulösen. Irgendwo hinten im Gedächtnis liegt der aktuelle Pflegefall seit dem Februar 2001 auf dem Boden. Robbt sich zum Telefonkabel, reißt den Apparat vom Schreibtisch, bedient inmitten fehlender Zusammenhänge die Kurzwahl, hört erleichtert die helle Stimme seines Sohnes. Bittet ihn, die Mutter zu alarmieren. Er sei hingestürzt und könne nicht mehr aufstehen. Mutter und Sohn kommen tatkräftig erschrocken in Windeseile herangeradelt. Der Unglücksmensch wird von seiner Lebensgefährtin gerettet, die mit bloßen Händen und Fußtritten in Gegenwart des staunenden Kindes, 6 Jahre alt, die Tür der Wohnung einschlagen muss, weil der Schlüssel von innen steckt. Der Lärm ist gewaltig. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gehört. Fest steht für mich, Engel müssen tüchtig sein. Und ohne menschliche Gestalt haben sie keine Chance. Gerettet. Hier wird heute nicht gestorben. Ich weiß nicht, was ich sehe. Höre aber die Stimme. Fühle die hilfreichen Arme der Gefährtin. Höre unseren Sohn, der tapfer versichert, ich würde wieder gesund. Scheine eine Tonne zu wiegen. Werde auf die Füße gestellt, ohne mithelfen zu können bei diesem Aufrichtungsvorgang. Kann nicht stehen. Werde umfallend in meinen Lehnsessel gelenkt und lande sitzend. Rettungsmänner der Feuerwehr sind plötzlich da, wie aus dem Boden gezaubert. Pflanzen mich in einen Tragestuhl, auf dem ich 3 Etagen abwärts schwebe. Sie tun mir leid, weil ich mir so schwer vorkomme. Unterwegs zum Rettungswagen empfinde ich einen Hauch von Scham, weil ich dem Abschied vom Haus und der Wohnung so hilflos zuschauen muss und glaube zu spüren, dass ich hier nie mehr wohnen werde. Gefährtin und Sohn steigen zu. Und schon geht es dahin. In Richtung des nahegelegenen Klinikums, die Seestraße entlang, flitzt vertraute Gegend vorbei. Alles in allem ein ziemlich gedehnter Augenblick. Absurderweise denke ich daran, dass meine Zigaretten in der Küche zurückgeblieben sind. Und passend wird mir bewusst, dass ich jetzt nur noch eine Last bin. Eine Art von unbeweglichem Ding mit Gewicht, wie aus Stein. Mit Sirenengeheul geht das Steingefühl in die Kurven. Oder war es nur eine? Ich weiß es nicht. Das Klinikum erweist sich für den vorläufig ortlosen Patienten als gedehnte Rollbahn labyrinthischer Korridore und bedrohlich strenger Gerüche. In der Notaufnahme der neurologischen Abteilung herrscht Personalmangel. Eine erste Diagnose schwankt zwischen Epilepsie und Schlaganfall. Während ganze Gebiete neuronaler Vernetzung erlöschen, gespeicherte Impulse aufhören, der physischen Ordnung zu dienen und Kombinationen gewohnter Fähigkeiten nicht mehr verfügbar sind, wird aus dem individuellen Wissen um Vollständigkeit Geschichte. Die Versorgung lässt auf sich warten. Mutter und Kind irren durch die Gänge und versuchen, die angemessene Hilfe zu beschleunigen. Lähmung beginnt und wird vorerst nicht erkannt. Eine nach Stunden endlich erfolgende Bestandsaufnahme gibt der Katastrophe Konturen, vermag aber nicht zu trösten. Ich will nach Hause. Beschwöre meine Gefährtin, sie möge uns ein Taxi rufen. Ein Pfleger kommt, entführt mich auf rollender Trage, schiebt mich in einen Lastenfahrstuhl. Es geht abwärts. Die Türen öffnen sich. Lange Gänge löschen jeden Rest von Orientierung. Kernspintomographie. Eine Art von Kanonenrohr. Wie im Zirkus der lebenden Granate. Ich werde reingeschoben. Es wird laut und immer lauter. Das Geräusch will nicht enden. Ich habe das Gefühl, vergessen in diesem Rohr zu stecken. Das Getöse schwillt an und nähert sich der Schmerzgrenze. Wahrscheinlich werde ich gleich in die Zeltkuppel geschossen. Lärmumtost beklage ich meine scharfen Ohren, will mich bemerkbar machen. Es hat keinen Zweck. Dann liege ich wieder auf der Trage. Es zieht. Das scheint der Keller zu sein. Man schiebt mich in eine Ecke. Ich liege und warte auf bekannte Gesichter. Es riecht nach unten. In mir ist alles still. Nichts rührt sich. Ich glaube, das Wort heißt Paralyse. Dabei ist mir ganz weich ums Gemüt. Mitleid erfasst mich mit allen, die in diesem Gebäude sind, weil etwas nicht stimmt wie mit mir. Das habe ich nicht gewollt, denke ich, und weiß nicht so recht, was. Wo sind meine Lieben? Wahrscheinlich suchen sie mich. Traurig, sich wer weiß warum für alles verantwortlich zu fühlen. Warum kommt niemand? Wahrscheinlich suchen sie mich. Aber wie sollen sie mich finden? Wo ist der Pfleger? Wo ist meine Hand? Die rechte ist da. Wo ist die linke? Keine Ahnung. Ein Gefühl wie im Tunnel, das Tunnelsyndrom. Endlich. Da kommt das Licht am Ende. Frau und Sohn, vielen Dank. Ich werde gefunden und irgendwo hingeschoben. Und rede und sage, jedem Tier gibt man den Gnadenschuss. Nur mir nicht. Er sagt es und lächelt. Allmählich breitet sich das Wissen um den Ernst der Lage im geschädigten Kopf des Patienten aus. Im Gespräch mit ihm wird aber deutlich, dass er es nicht glauben kann. Er ist umgänglich und wird als sanft empfunden. Freunde treffen ein, Männer und Frauen beugen sich über das Krankenbett. Das lange Warten hat die dringendsten Telefongespräche begünstigt. Er müsse nun eine Weile hier bleiben, in diesem kleinen Zimmer der Intensivstation, auf jeden Fall die erste Nacht. Er will nach Hause. Das wird zur fixen Idee. Und mit beharrlicher Schleue in jedem Dialog platziert. Vergeblich. Kommt nicht in Frage. Müdigkeit breitet sich aus. Die Strapazen des Tages fordern von allen Beteiligten ihren Tribut. Und während es dunkel wird vor den Fenstern, mündet letzter Widerstand in Ergebung. Hemiplegie, lautet der Befund. Leider hat die Versorgung zu spät begonnen. Gefährtin, Sohn und Freundeskreis müssen sich verabschieden. Die Hausregel verordnet Nachtruhe. Die Gesichter geliebter und befreundeter Menschen geleiten mich in den Schlaf, wie leuchtende Boten einer dennoch lohnenden Liebes- und Lebenswelt. Splitter der mit knapper Not überstandenen Auseinandersetzung, mit dem ungewohnt brutalen Zusammenwirken von Schwerkraft, Gewicht und Bewegungsenergie melden sich. Während ich liegend notgedrungen die Position der Hämatome erkunde, weil sie von den Gegenständen künden, die meinem freien Fall mit Härte begegnen mussten, als wären sie mit bösartig feindlicher Energie geladen. Allgegenwärtiges Au in vielen Varianten, was für eine tobende Demonstration physikalischer Gesetzmäßigkeit. Seit meiner Mandeloperation im Krankenhaus der barmherzigen Schwestern zu Innsbruck, ich war 16 und las während des Aufenthalts ein Buch von Jean Giono über die Cholera in der Provence mit dem Titel »Der Husar auf dem Dach«, habe ich ein Leben lang, mit unbedeutenden Ausnahmen, Krankenhäuser meistens von außen betrachtet. Damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Ich werde mich einigen müssen mit der Monochromie der Hilfsinstitution. Alles weiß. Gute Nacht. Den Umzug in ein Zwei-Bett-Zimmer bemerke ich nur, weil ich dauernd angesprochen werde von einem Leidensgefährten, der sich ärgert, weil ich jedes Mal einschlafe, anstatt zu antworten. Der schläft ja dauernd, sagt er zu den weißen Gespenstern der Visite. Essen muss ich ohne Gabel, ich kann sie nicht halten. Der linke Daumen fühlt sich an, als hätte man einen Nagel durch sein Gelenk getrieben. Da kann man nichts machen. Noch bin ich da. Zwei Pfleger geleiten mich in den Duschraum und lassen mich zweimal fallen. Der Boden ist glitschig. Ich muss lachen. Das wirkt befremdlich. Lähmung breitet sich aus. Linker Arm, linkes Bein. Warum sie den Schmerz nicht dämpft, finde ich unerklärlich. Der Oberarzt ist begeistert, weil ich meinen linken großen Zeh bewegen kann. Neben meinem Bett wird ein Rollstuhl geparkt. Ach du Schande. Jetzt hat die Laune einen Knick. Umbringen werde er sich lieber, hatte er verkündet, als in einem Rollstuhl Platz zu nehmen, falls der ihm jemals drohe. Kein Kind werde er zeugen, hatte er geschworen, weil er einem Kind diese Universalgeschichte der Niedertracht auf Erden nicht zumuten wolle. Jetzt ist er froh, dass ihn die Erdmutter nicht beim Wort genommen und festlich überlistet hat. Assistiert von einer Frau, deren Liebe imstande war, mit seinem Widerstand gegen die Vaterschaft verständnisvoll umzugehen, ohne das Geheimnis mütterlicher Zuversicht und bewahrender Güte preiszugeben. Entsprechend begreift er das Bollwerk seiner beinharten theoretischen Lebensplanung aktuell als überspült und glattgeschliffen von den ozeanischen Wogen des Willens zum Dasein. Es handelt sich um die biegsame Variante seiner kristallinen Geistesverfassung, einer Tendenz zu anorganischer Lebens- und Todesferne. Inzwischen genealogisch schachmatt gesetzt durch einen bezaubernden Knaben und vom Weichen überwältigt, wie alles Harte im unermesslichen Lauf der Zeit. Der sechsjährige Filius berichtet nach einem der täglichen Besuche in der Neurologie seiner Mutter, sie müsse sich keine Sorgen machen. Er habe dem Vater seinen persönlichen Schutzgeist namens Felix mitgebracht und dieses aus einem eingeborene, unsichtbare Wesen am Krankenbett zurückgelassen. Jetzt sei alles in Ordnung, denn Felix werde seine Aufgabe erfüllen und obwohl, Zitat, fast tot, werde der Vater weiterleben. Stimmt, ein prophetisches Kind. Vorläufig droht Umzug. Im Taxi endlos über Land bis in die Uckermark. Zur Rehabilitation. Besucher werden ab dem 13. März hin und zurück mehr als 4 Stunden unterwegs sein. Jede Fahrt ein herausragender Nachweis der Wertschätzung oder fürsorglicher Zuneigung. Die Klinik liegt an einem See und ist an der Seeseite von Wald umgeben. Der Blick aus dem Einzelzimmer des Patienten zeigt einen Innenhof, den mittelhohe Gebäude umschließen. Ausblick zu ebener Erde. Medizinische Bestandsaufnahme mündet in die Planung möglicher Wiederherstellung. Physio und Ergotherapie lösen einander ab, bestimmen den Tagesablauf. Der Tag beginnt um 7 Uhr früh. Schäden werden lokalisiert und je nach Schwere eingestuft. Frauen und Männer der therapeutischen Zunft geben ihr Bestes. Vorläufig mit bescheidenem Erfolg. Das Rollstuhlfahren wird zur täglichen Praxis, die Geschwindigkeit nimmt zu. Manöver auf kleinstem Raum lassen allerdings zu wünschen übrig und beweisen, dass der Patient auch fähig ist, aus dem Rollstuhl zu stürzen. Das heißt Pusher-Syndrom. Der linke Fuß ist eine Weile bläulich und existiert in bedrohlicher Nähe einer Amputation. Zum Glück bleibt mir der Fuß erhalten, den ich auch für das Gehumpel am Stock dringend benötige. Die Durchblutung kommt wieder in Schuss. Das Ich- und Existenzgefühl wird bedeutenden Korrekturen unterworfen. Das Ja-Sagen zum neuen Status will gelernt sein und bedarf der Geduld, die mir fehlt. Mein hochfahrendes Temperament wird von den Fakten niedergebügelt. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, das geplagte Klinikpersonal der Schwestern und Pfleger zum Lachen zu bringen. Unabsichtlich gelingt es im Speiseraum, wo ich beim Mittagessen die linke Hand vermisse. Sie liegt auf dem Teller, mitten in der Soße. Eine ältere Patientin explodiert vor Heiterkeit und muss derartig lachen, dass sie beinahe erstickt. Das Treppensteigen ohne Geländer wird täglich trainiert. Aufwärts bis in die 3. Etage und schneidig abwärts bis ins Erdgeschoss. Etwas zittrig und nur auf den Stock gestützt. Ich werde gelobt, ernte Applaus und platze vor Stolz. Nach der Entlassung wird mir das nützlich sein, denn die neue Wohnung, die mir meine Gefährtin eine Etage über ihrer eigenen vorbereitet hat, wird mich nötigen, dem Himmel fliegender Vögel treppensteigend 4 Etagen näher zu kommen. Übermütig versucht er in der Sporthalle den halben Lotussitz einzunehmen. Indem er sich mit der rechten Hand an der Sprossenleiter über sich festhält, muss aber erkennen, dass sein linkes Bein wie eine Stahlfeder aus der gewünschten Position herausschnellt und gibt vorläufig auf. Mein linker Arm, mit dem alles begonnen hat, macht mir zu schaffen, tut höllisch weh. Er liegt in der Schlinge und der passende Schmerz in der linken Schulter zersägt meine Nächte. Träume umgaukeln mich mit visionären Bildern unversehrter Leichtigkeit und münden in den enttäuschenden Wachzustand nüchterner Bestandsaufnahme. Neuerdings bedient sein Unbewusstes sich der Schmeichelei, indem es Kraft, Entschlossenheit und eigentümliche Mirakel an der Leine dunkler Nächte führt. Die Abenteuer sind ins Schlafgelände abgewandert. Beispiel 1, 2005, Hufspur im Stein. Ich schnelle mich in langen Sprüngen eine Felskante entlang voran, die von Querrissen unterbrochen wird. Jeder dieser Risse erfordert einen besonders hohen Sprung. Der Fels fliegt unter mir dahin. Der Blick nach unten zeigt Vertiefungen im Stein, die an gewaltige Hufspuren erinnern. Mir wird bewusst, dass es keine Pferde gab, als der Felsboden noch weich genug war, um sich von Hufschlägen prägen zu lassen. Dieser Gedanke entspricht nicht der Nacht, so wenig wie der mühelose Lauf meinen Tagen entspricht. Das weckt mich auf. Und ich weiß nicht, ob ich mein Wachsein begrüßen soll. Das Pferd, denke ich, müsste aus erkalteter Lava gewesen sein und etwas härter als der nur halb erstarrte Untergrund. Vorzeiträtsel. Wieso rase ich als riesiger Warmblüter mit stählernen Hufen über weichen magmatischen Felsboden, ohne zu verbrennen, um später in aktueller Zeit als schlagflüssiger Mensch im Traumgalopp darüber hinzufliegen? Die Logik sollte er vielleicht vergessen, obwohl das Pferd gilt in Sri Lanka als Symbol der Krankheit. C.G. Jung nennt es ein Bild des Todes. Beispiel 2, 2006. Blüte wird Schmetterling, jemand zieht aus. Leeres Mauerwerk. Davor auf dem steinigen Boden eine abgefallene Blüte. Ich hebe sie auf und werfe sie in einen Busch, damit sie nicht zertreten wird. Sie hängt an einem Zweig, verwandelt sich in einen Schmetterling und fliegt davon. Erfreut gehe ich abwärts durch ein enges Tal. Weiter unten bleibe ich vor einer weiteren Ruine stehen, beobachte einen Leoparden, oder war es ein Luchs, der sich mit einem bankartigen Möbelstück beladen aus der geöffneten Haustüre zwängt und sich der Last auf dem Vorplatz geschickt entledigt, wo sich schon allerlei Gerümpel zum Haufen schichtet. Ich kann es mir auch im Schlaf nicht verkneifen, sofort nach der Bedeutung zu forschen. Eine Raubkatze als Hausbewohner und Möbelpacker, das ist doch die Höhe. Was soll das? Schon bin ich wach. Das bist du, würde es gemäß den Schriften altindischer Seelenkosmonauten heißen. Kaum zu glauben. Ich habe Mühe, das vornehme Bild mit meinem stockenden Humpelgang zum Frühstück in Einklang zu bringen. Aber natürlich, aus einer Ruine sollte man ausziehen. Neurologisch wird mir eröffnet, das quälende Hand-, Arm- und Schulterphänomen nenne sich Alienarm. Dieser Bezeichnung kann ich nur beipflichten. Irgendwann im Mai ist seine Gefährtin genötigt, auf einem Notbett in seinem Einzelzimmer zu nächtigen, weil der letzte Zug nach Berlin schon abgefahren ist. Das wird eine seltsame Nacht. Jedes Mal, wenn sie wach wird und zu ihm hinüberschaut, sieht sie seinen linken Arm über der Bettschranke handschwenkend und schwebend herumgeistern. Gespenstisch, sagt sie, als suche er vergeblich nach Halt in der Luft. Der Patient staunt, weil er nicht das Geringste davon weiß. Ein Sonnenspaziergang im Innenhof senkt meinen Blutdruck unter Niveau. Kreidebleich werde ich ins Bett verfrachtet und an den Tropf gehängt. Hinterher bleibt die Kanüle in der Armbeuge stecken und wird vergessen. Nachts fällt es mir auf. Die häufig gewünschte Schilderung der Umstände meines Schlaganfalls scheint nicht selten eine Gänsehaut zu bewirken. Sie hatten einen Hirninfarkt, sagt der leitende Oberarzt, als wäre er dabei gewesen. Und ich stutze, weil ich das Wort Infarkt bis dato nur im Zusammenhang mit dem Herzen gehört habe. Gewöhnung verwischt das Profil verstreichender Tage und Nächte. Nur an mich und die neue Rolle auf der Existenzbühne kann ich mich auch 5 Jahre später schlecht gewöhnen. Wortbauten und Satzgerüste türmen sich in mir hoch, während ich versuche, der Sache sprachlich beizukommen, die mir dazugestoßen ist. Sang- und klanglos stürzen sie ein, ersaufen in Banalität. Es ist gewiss nicht mehr als gewöhnlich, die persönliche Tragödie mit Bedeutung zu überfrachten. Im Vergleich mit anderen, die es noch schlimmer erwischt hat, meldet sich Scham und so etwas wie schlechtes Gewissen. Trotzdem muss ich zugeben, dass sich permanentes Missgefühl kaum eignet, um eine geistige Katharsis herbeizuführen. Oder vielleicht doch? Ich warte auf den richtigen Traum. Den hatte er bereits vor vielen Jahren, hat ihn aufgeschrieben. Offenes Geheimnis. Liebesfähigkeit in größter Not. Schon fast vergessen. Jetzt besonders aktuell. Vielleicht wird er noch lernen, seinen Zustand nicht zu hassen. Ich liege auf dem Rücken unter einem Eisblock. Der ist blau und grün. Ich kann mich nicht bewegen. Sein Gewicht presst mich an harten Felsenboden unter mir. Der Druck nimmt langsam, aber stetig zu. Mein Kopf ist frei. Ich schaue hoch. Ein Felsenpfeiler türmt sich über mir bis in die Wolken. Jetzt muss ich sterben, denke ich, und fühle keine innere Bewegung. Halte still. und weiß. So ist das also. Keine Hoffnung, blau und grün, die Kälte und der schwarze Berg. Als mein Vermächtnis sage ich zu ihm, ich liebe dich. Und es sind nicht nur Worte. Nein, ich bin es. Es ist alles, was mir bleibt. Das Eis hebt sich von meiner Brust. Der Berg hat sich bewegt. Und ich bin frei und stehe auf. Wie sieht es nun nach all dem aus? Himmel oben, Erde unten. Es ist wohl möglich, sei es auch im Schlaf und träumend, über sich hinauszuwachsen. Heute fällt das Fazit nüchtern aus. Der Alltag ist das Gegenteil. Ich komme aus dem Reich der Träume, stehe auf und fühle mich gefangen, weil es kein Entrinnen gibt aus diesem Zustand der Behinderung und weiß nicht, was ich sagen darf, ohne wer weiß was herauszufordern. Das Überleben will ertragen sein, aber die Liebe ist es wert. Und was ich noch sein kann, will ich gern glauben. Unser Hirtenhund, ein schnauzbärtiger, halbwilder, eisengrauer Findling aus Mallorca, hat mich zum Lieblingsschaf erkoren, weil ich so schön langsam bin beim Gang um die Häuser. Zeit läuft, ich muss mit und werde gehütet. Als Pflegefall. Pflegefall. Warten auf den richtigen Traum und permanenter Umzug. Ein autobiografischer Report des Patienten. Feature von Fritz Miekesch. Es sprachen Tina Engel, Friedhelm Ptock und Bernhard Schütz. Ton Thomas Monajan. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Annette Berger. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.